Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer vorher aufgenommenen Folge des Dialekten-Podcasts. Wie gesagt, ich bin immer noch in Japan, habe ich ja angekündigt. In Japan, super, in Japan. Ja, was ihr gerade gehört habt, ist die Gruppe, über die ich ganz kurz was sagen wollte. Und zwar, die heißen Brigitte oder auf Französisch Brigitte. Das Problem ist aber, ich finde nichts über diese Gruppe im Internet, bis auf tausende Spots auf YouTube von verschiedenen Akustik Awards, TV 5 Month Awards, whatever. Also das Problem ist auch, wenn man Brigitte, also Brigitte reinschreibt, dann kommt man eigentlich sehr schnell auf die verstorbene Schauspielerin Brigitte Bardot. Ist die verstorben eigentlich? Naja, das muss ich gleich mal nachgucken, bevor ich hier wieder Blödsinn rede. Gucken wir mal, was Google dazu sagt. Also, ansonsten, also wieso wollte ich über diese Gruppe reden? Also ich wollte über diese Gruppe reden, weil viele Leute mir davon erzählt haben. Und obwohl alle sagen, dass diese zwei Mädchen, die beide Brigitte heißen, eigentlich sehr blöde Personen sind, also so personenmäßig, dass die Musik doch gut ist. Ich mag die Musik nicht wirklich, aber das ist kein Grund, den nicht vorzustellen, ob die blöd sind oder nicht. Ich weiß es nicht. Und jetzt mal kurz zu Brigitte Bardot zu kommen. Also erstmal ist keine Schauspielerin und lebt immer noch. Also sie war ein French Fashion Model. Früher, also sie war eigentlich auch eine Schauspielerin. Also Wikipedia sollte sich mal entscheiden. Also ich kenne die als Schauspielerin, aber ich dachte eigentlich, die wäre tot oder so, aber anscheinend nicht. Ja, finde ich cool. Naja, auf jeden Fall, wenn man die Gruppe Brigitte sucht, findet man die nicht. Es handelt sich um zwei Mädchen, wie gesagt, beide heißen Brigitte, sehen sehr seltsam aus. Die Texte sind gar nicht mal so schlecht, aber ich mag halt eben diese Stilrichtung nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man die bezeichnen sollte. Auf jeden Fall das Lied, was ihr vorhin gehört hattet, das heißt La Vengeance d'un Louve. Oder übersetzt, die Rache des Wolfs. Und nun hört euch bei den akustischen Talenten Brigitte an mit dem Song Brigitte, also Brigitte. Und nun, jetzt haben wir beide was gelernt, also ich als Podcaster und ihr als Zuhörer, über Brigitte, also Brigitte Bardot. Und ja, ansonsten, ich finde es auch lustig. Ich weiß nicht, wie oft ihr Wikipedia konsultiert. Ich konsultiere es eigentlich in letzter Zeit häufig. Und dieses Please read a personal appeal from Wikipedia founder Jimmy Wales. Ich habe es schon gelesen. Also liebe Wikipedia, bitte merkt euch das und hört auf, mir vor jedem Artikel das dahin zu knallen. Und ja, ich versuche jetzt einfach mal ein X. Super. Sogar wenn man X klickt, kommt man da drauf. Naja, wie auch immer. Hier sind die akustischen Talente mit Brigitte, beziehungsweise Brigitte mit Brigitte. Also viel Spaß und immer noch Sayonara, euer Ruben Kuhn. Ah, und genau, eine Sache, die ihr lernen solltet, falls ihr es nicht weißt. Ihr wisst ja bestimmt aus den Filmen, dass bei den Japanern die meisten so irgendwas San heißen. Also, wenn es ein Mädchen ist, dann ist es San. Ist es ein Junge, dann ist es Kun. Nicht das Gleiche. Ich dachte eigentlich, die wären alle San, also ich wäre dann Ruben-San, aber das stimmt nicht. Ruben wäre dann Ruben-Kun. Daher Sayonara, euer Ruben-Kun. Und viel Spaß mit Brigitte. Je rêve.